Zeitung liest vom Mörder, ein sakraler Meuchelmörder, der arme Bischof, so ein Schock. Am Arm den Enkel niedlich, ging er spazieren friedlich, am Weg zu seinem Opferstock. Er starb in London Slums, als Opfer Gott verdammt. Er starb und klagte nicht, fuhr auf zum Himmelslicht. Wir sprechen heilig ihn, seltsam ist ohnehin. Warum bestraft uns Satans Gott? Mörder, Mörder, die Nachtschicht. Mörder, Mörder, für Abkehr. Mörder, Mörder, keine Schlaf mehr. Feige Morde in der Nacht. Mörder, Mörder, lässt dein Herz stehen. Mörder, Mörder, werfe durch den. Mörder, Mörder, stoppt das Blut weg. Feige Morde in der Nacht. Und er wird immer in unserem Gedächtnis bleiben. Nicht nur als ein Mann der Güte und der Prinzipien, sondern als ein Freund, der niemals in unseren Herzen ersetzt werden kann. Und ein Freund der Chorknaben. Was für eine Lobrede! Haltung bewahren! Ich kann nicht mehr. Nichts geht über einen kleinen Scherz bei dem Begräbnis eines guten Freundes, sage ich immer. Hab ich recht? Sie können mir nicht drohen, ich bin ein General. Dann werden wir ein Staatsbegräbnis feiern, elender Heuchler! In London, John McLaughlin, in St. Paul's umgebracht. Oh mein Gott, schon wieder Mord hier, ein Gemetzel in einer Mordgier, der arme General Clausen tot. Und letzte Woche fand man das Bischofsleib verbrannt dann, mir scheint der Kerl ist ständig rot. Es sind schon zwei, die es drauf, die Sache ist schon noch oft. Ein Becher Bischofsblut schmeckt ganz besonders gut. Er hasst die Oberschicht, er hat den Arsch nicht dicht. Bis auf zwei. Wann bekommen Sie die übrigen? Morgen Abend. Wofür brauchst du sie? Das gibt sie einen Scheißdreck an. Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte nur... Geht's dir nicht gut? Es ging mir schon mal besser. Hier in London laufen Mörder frei. Die Zahl geht rauf. In die Schlinge starrt den Kerl zu Brei. Hack ihn doch auf! Verliert er seine Nerven, kann man die Jagd verschärfen. In Hintergitter werden Geld. Wem wir die Schuld aufgeben, er wird im Netze kleben, sonst kommen wir ums Leben, yes! Mörder, Mörder, sie ist ein Flugmann, Mörder, Mörder, und ist Flugmann, Mörder, Mörder, und der Flug kann leben, Mörder, in der Nacht! So, wen haben wir denn hier? Glaube, Liebe, Hoffnung? Und, wer sind Sie? Der liebe Gott? Niemand, den Sie kennen würden. Unverschämtheit! Aus dem Weg, du Kreatur! Das ist meine letzte Warnung! Und das ist meine! So, nun werfen wir mal einen Blick auf dich, du alte Vettel! Bitte! Was höre ich da? Es ist ja wohl das erste Mal, dass dieses Wort über deine Lippen kommt, du Heuchlerin! Kleine Spende von der Lady. Neuigkeiten wieder Morde, schlimmer als die ersten Morde, das sind schon Nummer 3 und 4. Du musst dem Pestland glauben, bestialisch wurde erhoben. Auch Archie sieht man nicht mehr hier. Bald sind sie tief im Grab. Herr London schwer auf Trab. Und jetzt was sind wir kleiner, trau mich nicht umzudrehen. Bis wir den Mörder stellen, steckt doch die Panik weg. Was sollen wir tun? Hin. Ich fahre nicht, ich flüchte. Ich weiß nicht, was man Ihnen erzählt hat. Ich habe alles versucht, um Sie zu retten. Solche Entscheidung trifft Gott, Theodor, nicht du. Gott und du wissen, dass du es versucht hast. Gute Reise. Schlechte Neuigkeiten von Gott, Teddy. das Dumme ist, dass du ein Heuchler bist. Gute Reise! Wenn wir die Stirn nicht möchten, da ist ein Pfand.